Ein Paradebeispiel war der nahezu animalische Hass der Medien in Deutschland gegen den früheren US-Präsidenten Trump. Kein Mittel war zu grob und zu plump, um es nicht in diesem Sinne auszuleben. Der Zorn ist das Vehikel der stalinistischen Machtergreifung. Er ebnet dem Mord und dem Raub den Weg. Bleibt noch der Hochmut. Er kommt bekanntlich vor dem Fall. Der Hochmut ist der äußere Ausdruck der Weigerung zu lernen. Denn das haben wir nicht mehr nötig. Wir wissen doch schon alles. Wir haben die Druckerpresse und die Feuerkraft unserer Rechenmaschinen. Wir fühlen uns also perfekt vorbereitet auf die Anmaßung des Wissens, die wir als Begründung heranziehen müssen, um in das Leben von Millionen Menschen bürokratisch-diktatorisch einzugreifen. Wir brauchen keinen Versuch und Irrtum. Wir brauchen keine schöpferische Zerstörung. Wir zombifizieren uns lieber. Diese 7 Todsünden beherrschen unsere Gesellschaft. Sie sind, wie Schafarewitsch und andere erkannt haben, der Ausfluss des Dämonischen, das auf unseren Untergang hinarbeitet. Es stellt sich die Frage, wenn unser Problem so metaphysischer Natur ist, warum befassen wir uns dann so obsessiv mit den Fragen der Ökonomie? Die Antwort ist einfach. Ausgerechnet die mit Religion ja eigentlich nichts am Hut habende Objektivistin Ayn Rand hat dafür eine Antwort von bestechender Schönheit geliefert, als sie schrieb: Geld ist das Barometer der Moral einer Gesellschaft. Wenn Sie sehen, dass Geschäfte nicht mehr freiwillig abgeschlossen werden, sondern unter Zwang, dass man, um produzieren zu können, die Genehmigung von Leuten braucht, die nichts produzieren, dass das Geld denen zufließt, die nicht mit Gütern, sondern mit Vergünstigungen handeln, dass Menschen durch Bestechung und Beziehungen reich werden, nicht durch Arbeit, dass die Gesetze sie nicht vor diesen Leuten schützen, sondern diese Leute vor ihnen, dass Korruption belohnt und Ehrlichkeit bestraft wird, dann wissen sie, dass ihre Gesellschaft vor dem Untergang steht. Die Wirtschaft ist das Brennglas unserer Gesellschaft, weil wir unser Leben in Freiheit oder Knechtschaft nach ökonomischen Grundsätzen gestalten. Die wirtschaftliche Ordnung gibt die Rahmenbedingungen unseres Handelns vor. Sie oktroyiert uns auch eine Moral auf. Diese Moral ist in der freien Gesellschaft gut, in der sozialistischen Gesellschaft hingegen schlecht. Und das ist sie nicht trotz, sondern wegen der hypermoralisierenden Attitüde der sozialistischen Gutmenschen. Es ist die Motivation der oben beschriebenen 7 Todsünden, die eine Kaskade in Gang setzt. Eine Kaskade, an deren Ende die Herrschaft der Gewalt wartet. Manche Gesellschaften brauchen viele Jahre, um dort anzukommen. Andere legen die Strecke im Schweinsgalopp zurück. Die Vielzahl der Eingriffe in eine funktionsfähige Marktwirtschaft, die allein ein Leben in Freiheit garantieren kann, hat unseren Staat und unser Gemeinwesen bereits tödlich verwundet. Der Krebs ist schon diagnostiziert, nur noch nicht von den Amtsärzten in Gestalt der offiziellen Wirtschaftsweisen, wo man sich noch in Gesundbeterei und Schönfärberei übt. Schließlich weiß man, welche politischen Overlords das eigene Institut finanzieren, und zwar mit dem Geld anderer Leute. Aber sie haben es sich ja angeeignet und können es nun nach Gutsherrenart verteilen. Was hindert uns alles am freien Tausch? Das Fiat-Geldsystem, eine Matrix der Täuschung, die alle Preise und Informationen verzerrt und dafür sorgt, dass wir in Wahrheit nicht nur beim Brotkauf, sondern bei allen Gütern und Dienstleistungen gar nicht mehr wissen, was wir tauschen und was die Kaufkraft des Zettels ist, mit dem wir handeln. Das Fiat-Geldsystem dient dem Zweck, die Menschen zu berauben, ohne dass sie das merken.